unser ganzes Denken in die goldenen Netze der internationalen Plutokratie verstrickt hat. Weil wir vergessen haben und geflissentlich von den allgewaltigen Geldmächten darüber im Unklaren gehalten werden, dass mit Ausnahme von wenigen Geldgewaltigen der angeblich so schöne und von den Gedankenlosen so geliebte Zins rein von den Steuern aufgezehrt wird. Unsere ganze Steuergesetzgebung ist und bleibt, solange wir die Befreiung von der Zinsknechtschaft nicht haben, nur Tributpflicht gegenüber dem Großkapital, nicht aber, was wir uns manchmal einbilden, freiwilliges Opfer zur Verwirklichung von Gemeinschaftsarbeit. Deshalb ist die Befreiung von der Zinsknechtschaft des Geldes die klare Losung für die Weltrevolution, für die Befreiung der schaffenden Arbeit von den Fesseln der überstaatlichen Geldmächte. Ausführung und Begründung. Wir stehen mitten in einer der schwersten Krisen, die unser armes Volk in seiner leidvollen Geschichte zu überstehen hat. Schwerkrank ist unser Volk. Schwerkrank ist die ganze Welt. Hilflos stammeln die Völker. Ein heißes Sehnen, ein Schrei nach Erlösung geht durch die dunklen Massen. Mit Lachen und Tanz, mit Kino und Umzügen sucht sich das Volk wie besinnungslos über sein eigenes jammervolles Schicksal hinwegzutäuschen. Hinwegzutäuschen über seine betrogenen Hoffnungen. Hinwegzutäuschen über das tiefe innere Weh, ob der furchtbaren Enttäuschung über das, was man als Errungenschaften der Revolution so gern bezeichnen möchte. Wie anders hat man sich doch das alles vorgestellt? Wie anders lauteten doch die schönen Versprechungen? Gleißendes Gold schien alles zu sein, was man da nächtlicherweise in der Dunkelheit unseres militärischen Zusammenbruchs aufzulesen hoffte. Und nun, wo der graue Tag den Fund bescheint, sind es faule Holzstückchen. Ratlos stehen wir nun da. Um dieser faulen Holzstückchen willen, die in der Nacht so schön geglänzt haben, haben wir alles weggeworfen, was uns bisher lieb und teuer war, und haben uns alle Taschen vollgestopft mit diesem jammervollen Fund. Kein Wunder, dass gerade die Ärmsten der Armen die Wut der Verzweiflung packt und sie in sinnlosem Zorn gegen ihre eigenen Brüder wüten und alles zu zerstören versuchen, was ihnen bei ihrer tiefen Sehnsucht nach Erlösung sich in den Weg stellt. Zum hellen Wahnsinn muss dieser Zustand führen, wenn Gewissenlosigkeit und Dummheit das Volk noch mehr aufpeitscht. Und wohin dieser Wahnsinn führt, das sehen wir im bolschewistischen Russland. Die Nationalisierung, wie Russland die Sozialisierung heißt, hat sich als ein Fehlschlag erwiesen, verkündet Lenin seelenruhig. Die Wirtschaft ist zerstört, die Kaufkraft des Geldes gleich null, die Intelligenz erschlagen, der Arbeiter brotlos. Verzweiflung im ganzen Volke. Nur blutiger Terror, gestützt auf chinesische und lettische Söldnerscharen, vermögen die roten Diktatoren vor der Rache des enttäuschten Volkes zu schützen. Auch bei uns wird die Entwicklung diesen Weg nehmen, wenn wir weiterhin internationale Spekulanten, verbohrte Parteifanatiker, Vertreter der aufs schwersten belastete Bourgeoisie, Angehörige eines dem deutschen Volke im Innersten wesensfremden Rasse in der Regierung belassen. Wie hießen doch all die schönen Worte, die man uns ins Ohr flüsterte? Verständigungsfriede, Völkerbund, Parlamentarismus, Souveränität des Volkes, Demokratie, Diktatur des Proletariats, Sozialismus, Vernichtung des Kapitalismus, Befreiung von dem Militarismus und alle die schönen Schlagworte, wie sie heißen mögen. Ein neues freies Volk sollte erstehen, das selbst sein Geschick bestimmen soll. Nichts von alledem ist Wahrheit geworden, konnte nicht Wahrheit werden, kann nie Wahrheit werden, wenn wir nicht mit höchstem sittlichen Ernst alle diese Erscheinungen, all diesen Schlagworten nachgehen, wenn wir nicht wie ein kluger, gütiger Arzt die Krankheitserscheinungen gewissenhaft prüfen und sorgsamst den derzeitigen Zustand des Kranken aufdecken, keine Mühe scheuen, um festzustellen, woher diese schwere, krisenhafte Krankheit kommt. Mammonismus heißt die Krankheit unserer Zeit. Was ist Mammonismus? Mammonismus ist die unheimliche, unsichtbare, geheimnisvolle Herrschaft der großen internationalen Geldmächte. Mammonismus ist aber auch eine Geistesverfassung. Es ist die Anbetung dieser Geldmächte seitens aller derjenigen, die von dem mammonistischen Gifte infiziert sind. Mammonismus ist die maßlose Übertreibung des an sich gesunden Erwerbstriebes des Menschen. Mammonismus ist die zum Wahnsinn gewordene Geldgier, die kein höheres Ziel kennt, als Geld auf Geld zu häufen, die mit einer Brutalität ohnegleichen alle Kräfte der Welt in seinem Dienst zu zwingen sucht und zur wirtschaftlichen Versklavung, zur Ausbeutung der Arbeitskraft aller Völker der Welt führen muss. Mammonismus ist der Geisteszustand, der zu einem Herabsinken aller sittlichen Begriffe geführt hat. Mammonismus ist als Weltphänomen betrachtet gleichzusetzen mit dem brutalen, rücksichtslosen Egoismus des Menschen. Mammonismus ist der Geist der Habgier, der schrankenlosen Herrschsucht, der nur auf Erraffung der Güter und Schätze der weltgerichteten Sinnesart. Es ist im tiefsten Grunde die Religion des rein auf das Diesseitige gerichteten Menschentypus. Mammonismus ist das gerade Gegenteil vom Sozialismus. Sozialismus als höchste sittliche Idee aufgefasst, als Idee dessen, dass der Mensch nicht nur für sich allein auf der Welt ist, dass jeder Mensch Pflichten gegenüber der Gemeinschaft, gegenüber der ganzen Menschheit hat und nicht nur das, dass er nicht nur verantwortlich ist für das augenblickliche Wohl seiner Familie, seiner Stammesgenossen, seines Volkes, sondern dass er auch unabwälzbare sittliche Verpflichtungen hat gegenüber der Zukunft seiner Kinder, seines Volkes. Noch konkreter müssen wir den Mammonismus ansehen als das bewusste Zusammenspiel der machtgierigen Großkapitalisten aller Völker. Bemerkenswert ist dabei immer das verschleierte Auftreten des Mammonismus. Die großen Geldgewaltigen stecken doch als letzte treibende Kraft hinter dem weltumspannenden angloamerikanischen Imperialismus. Nichts anderes. Die großen Geldmächte haben doch das furchtbare Menschenmorden des Weltkrieges finanziert. Die großen Geldmächte haben doch als Besitzer aller großen Zeitungen die Welt eingesponnen in ein Netz von Lügen. Sie haben mit Vergnügen alle niederen Leidenschaften aufgepeitscht, vorhandene Strömungen sorgsam großgezüchtet. Die französische Revanche-Idee durch geschickte Pressepropaganda zur Siedehitze gesteigert. Die panslawistische Idee, den serbischen Großmachtsdünkel, das Geldbedürfnis dieser Staaten sorgsam genährt, woran sich der Weltenbrand entzünden musste. Auch bei uns in Deutschland hat der Geist des Mammonismus, der nur mehr Ausfuhrziffern, Nationalreichtum, Expansion, Großbankprojekte, internationale Finanzierungen kennen wollte, zu einer Deroute der öffentlichen Moral geführt, zum Versinken unserer regierenden Kreise in Materialismus und Genusssucht, zu einer Verflachung unseres völkischen Lebens, alles Faktoren, die mitschuldig sind an dem furchtbaren Zusammenbruch. Mit Staunen müssen wir uns fragen, woher der Mammonismus, woher das internationale Großkapital seine unwiderstehliche Macht nimmt. Es ist gar nicht zu übersehen, dass die internationale Zusammenarbeit der großen Geldmächte eine ganz neue Erscheinung darstellt. Wir haben hierfür keine Parallele in der Geschichte. Internationale Verpflichtungen geldlicher Natur waren so gut wie unbekannt. Erst mit der aufkommenden Weltwirtschaft, mit dem allgemeinen Weltverkehr, setzte sich der Gedanke der internationalen Zinswirtschaft durch, und hier berühren wir die tiefste Wurzel. Hier haben wir den innersten Kraftquell angeschlagen, aus dem die goldene Internationale ihre unwiderstehliche Kraft saugt. Der Zins ist es, der Mühe und endlose Güterzufluss aus reinem Geldbesitz ohne Hinzutun jeglicher Arbeit hat die großen Geldmächte wachsen lassen. Der Leitzins ist das teuflische Prinzip, aus dem die goldene Internationale geboren ist. Allüberall hat sich das Leihkapital festgesaugt. Wie mit Polypenarmen hat das Großleihkapital alle Staaten, alle Völker der Welt umstrickt. Staatsschuldverschreibungen, Staatsanleihen, Eisenbahnanleihen, Kriegsanleihen, Hypotheken, Pfandbriefobligationen, kurzum Anleihetitel aller Art haben unser ganzes Wirtschaftsleben in einer Weise umstrickt, dass nunmehr die Völker der Welt hilflos in den goldenen Netzen zappeln. dem Zinsprinzip zuliebe einer im tiefsten Grunde irrigen staatlichen Vorstellung gemäß, dass jede Art von Besitz Anrecht auf Erträgnis habe, haben wir uns in die Zinsknechtschaft des Geldes begeben. Nicht ein einziger wirklicher stichhaltiger sittlicher Grund lässt sich dafür angeben, dass reiner Geldbesitz Anrecht auf dauerndes Zinserträgnis verschaffe. Dieser innere Widerstand gegen Zins und Rente jeder Art ohnehin Zutritt schaffender Arbeit zieht sich durch das Seelenleben aller Völker und Zeiten. Doch nie ist dieser tiefinnerste Widerstand gegen die Macht des Geldes den Völkern so bewusst geworden wie in unserer Zeit. Nie hat der Mammonismus in so weltumspannender Weise sich angeschickt, die Weltherrschaft anzutreten. Noch nie hat er alle Niedertracht, Machtgier, Rachgier, Habgier, Neid und Lüge in so schlau versteckter und doch brutal drängender Weise in seine Dienste gestellt wie jetzt. Der Weltkrieg ist im tiefsten Grunde eine der ganz großen Entscheidungen in dem Entwicklungsprozess der Menschheit, in dem Entscheidungskampf, ob in Zukunft die mammonistisch-materialistische Weltanschauung oder die sozialistisch-aristokratische Weltanschauung die Geschicke der Welt bestimmen soll. Äußerlich hat vorerst zweifellos die mammonistische angloamerikanische Koalition gesiegt. Als Reaktion dagegen hat sich im Osten der Bolschewismus erhoben, und wenn man im Bolschewismus eine große Idee erblicken will, so ist es zweifellos der einer mammonistischen Weltanschauung diametral entgegengesetzte Standpunkt. Die Methode, die der Bolschewismus hierfür anzuwenden sucht, sind allerdings versuchte Eisenbartkuren. Sie sind der Versuch, mit dem Seziermesser einen an innerer Vergiftung leidenden Kranken durch Amputation von Kopf, Arm und Beinen zu helfen. Diesem Wüten des Bolschewismus, dieser sinnlosen Umwälzung müssen wir einen planvollen neuen Gedanken entgegensetzen, der mit einigender Kraft alle arbeitenden Klassen vereinigt, um den Giftstoff auszutreiben, der die Welt krank gemacht hat. Dieses Mittel erblicke ich in der Brechung der Zinsknechtschaft des Geldes. Drei Momente sind es, die den Zins des Leihkapitals als die eigentliche, als die wahre Ursache unseres finanziellen Elends erscheinen lässt. Erstens, das ungeheure Missverhältnis des festverzinslichen Leihkapitals, also des Kapitals, das ohne Hinzukommen schöpferischer Arbeit aus sich selbst heraus wächst und zwar ewig weiter wächst. Dieses Leihkapital hat bei uns in Deutschland bereits eine Höhe erreicht, die wir mit 250 Milliarden nicht zu hoch greifen. Dieser ungeheuren Summe steht als industrielles Betriebskapital unserer gesamten deutschen Industrie nur eine Summe von 11,8 Milliarden gegenüber. Es kommen noch hinzu die 3,5 Milliarden Kapital der 16.000 industriellen GmbH, sodass wir zusammen nur etwa 15 Milliarden industrielles Gesamtkapital zu verzeichnen haben. 20:1 ist die erste grundlegende Feststellung. Diese Feststellung besagt, dass alle Maßnahmen, die sich mit Finanzproblemen größter Natur beschäftigen, in Ansehen des Leihkapitals sich 20-mal so wirksam erweisen müssen gegenüber Maßnahmen, die sich gegen das industrielle Großkapital richten. Zweitens, die Verzinsung der obigen 250 Milliarden bezifferten Leihkapitalien beträgt im Großen und Ganzen betrachtet pro Jahr auf ewige Zeiten etwa 12,5 Milliarden. Die Gesamtsumme aller im Jahre 1916 ausgeschütteten Dividenden betrug im Jahre 1915 rund 1 Milliarde Mark. In den vorangegangenen Jahrzehnten war diese Zahl im Mittel rund 600 Millionen. Sie dürfte wohl in den beiden letzten Kriegsjahren noch erheblich in die Höhe gegangen sein, wird dagegen im laufenden Jahr einen umso größeren Absturz verzeichnen. Die durchschnittliche Rentabilität der deutschen AG war 8,21%, also nur um etwa 3,5% höher als das durchschnittliche Erträgnis der festverzinslichen Anleihewerte. Ich wiederhole also, rund 12,5 Milliarden wird in Zukunft das deutsche Volk für die diversen ewigen Zinsen des Großkapitals zu bezahlen haben, während das Erträgnis aus industriellem Kapital in den Höchstkonjunkturjahr 1 Milliarde, in Zeiten ungestörter Konjunktur nur 0,6 Milliarden war. Also auch hier sehen wir wieder ein Verhältnis der Größenordnungen 20:1 bis 12:1. Das dritte und gefährlichste Moment ist das ungeheure, jedes Begriffsvermögen übersteigende Wachstum des Großleihkapitales durch Zins und Zinseszins. Ich muss hier etwas weiter ausholen und hoffe, durch einen kleinen Ausflug in die höhere Mathematik das Problem zu erklären. Zunächst einige Beispiele. Die anmutende Geschichte von der Erfindung des Schachspieles ist bekannt. Der reiche indische König Shahan gewährte zum Dank für die Erfindung des königlichen Spiels dem Erfinder die Erfüllung einer Bitte. Die Bitte des Weisen war, der König möge ihm auf das erste Feld des Schachspieles ein Weizenkorn geben, auf das zweite 2, auf das dritte 4 und so immer auf das nachfolgende Feld die doppelte Anzahl wie auf dem vorangegangenen Feld. Der König lächelte über die vermeintlich bescheidene Bitte des Weisen und gab Auftrag, einen Sack Weizen zu bringen, um für jedes Feld die Weizenkörner zuzuteilen. Es ist bekannt, dass die Erfüllung dieser Bitte auch dem reichsten Fürsten der Welt unmöglich war. Alle Ernten der Welt in 1000 Jahren würden nicht ausreichen, um die 64 Felder des Schachbrettes zu füllen. Ein weiteres Beispiel. Manche werden sich noch aus der Schulzeit an die Qualen der Zinseszinsrechnungen erinnern. Wie sich der Pfennig vermehrt, der zur Zeit von Christi Geburt auf Zinseszins angelegt ist, sodass er sich alle 15 Jahre verdoppelt. Im Jahre 15 nach Christi Geburt ist der Pfennig auf 2 Pfennige angewachsen, im Jahre 30 nach Christus auf 4 Pfennige, im Jahre 45 nach Christus auf 8 Pfennige und so weiter. Die wenigsten werden sich erinnern, welcher Wert dieser Pfennig heute repräsentieren würde. Unsere ganze Erde, massiv aus purem Gold, unsere Sonne, die 1.297.000 Mal größer ist als unser Erdball, all unsere Planeten rotglühend von Gold würden nicht genügen, um den Wert dieses auf Zinseszins angelegten Pfennigs auszudrücken. Ein drittes Beispiel. Das Vermögen des Hauses Rothschild, der ältesten internationalen Plutokratie, wird heute auf etwa 40 Milliarden geschätzt. Bekannt ist, dass der alte Almschellen Meyer Rothschild in Frankfurt um das Jahr 1800 ohne nennenswertes eigenes Vermögen durch Wiederverleihung der Millionen, die ihm Landgraf Wilhelm I. von Hessen zur Aufbewahrung übergeben hatte, den Grundstock für das Riesenvermögen seines Hauses legte. Wäre bei Rothschild das Anwachsen des Geldes durch Zins und Zinseszins nur in dem bescheidenen Tempo erfolgt wie bei dem Pfennig, so wäre die Kurve nicht so steil verlaufen. Aber angenommen, die Vermögensvermehrung des Rothschildschen Gesamtvermögens geht nur in dem Tempo des Pfennigs weiter, so würde das Rothschildsche Vermögen im Jahre 1935 80 Milliarden, 1950 160 Milliarden, 1965 320 Milliarden und damit das gesamte deutsche Nationalvermögen schon weit übertreffen. Aus diesen drei Beispielen lässt sich ein mathematisches Gesetz ableiten. Die Kurve, die der Aufstieg des Rothschildschen Vermögens ausdrückt, die Kurve, die sich aus der Zahl der Weizenkörner des Schachbrettes ableiten lässt, sowie die, die die Vermehrung des Pfennigs auf Zinseszins angibt, sind einfache mathematische Kurven. Alle diese Kurven haben den gleichen Charakter. Nach anfänglichem, bescheidenen und langsamen Anstieg wird die Kurve immer steiler und steiler und nähert sich praktisch bald tangential der Unendlichkeit. Ganz anders dagegen verläuft die Kurve der Industriekapitalien. Auch meistens aus kleinen Anfängen hervorgewachsen, zeigt sich bald ein kräftiges Ansteigen der Kurven, bis eine gewisse Sättigung des Kapitals erreicht ist. Dann verlaufen die Kurven flacher und werden sich in den einzelnen Industrien wohl im Allgemeinen wieder etwas absenken, wenn neue Erfindungen zur Entwertung der bestehenden Fabrikanlagen, Maschinen usw. geführt haben. Nur ein Beispiel möchte ich hier herausgreifen, die Entwicklung der Krupp'schen Werke. 1826 starb der alte Krupp fast ohne Vermögen. 1855 erhielt Alfred Krupp seine erste Bestellung auf 36 Kanonen seitens der ägyptischen Regierung. 1873 beschäftigte Krupp bereits 12.000 Arbeiter. 1903 verkaufte Frau Bertha Krupp die sämtlichen Werke und Anlagen um 160 Millionen an die Alfred Krupp AG. Heute beträgt das Aktienkapital 250 Millionen. Was schließt der Name Krupp für uns Deutsche ein? Den Höhepunkt unserer industriellen Entwicklung. Den ersten Kanonenbauer der Welt. Eine Unsumme zähester, zielbewusstester, intensivster Arbeitsleistung. Für Hunderttausende unserer Volksgenossen bedeutete das Kruppsche Unternehmen Brot und Arbeit. Für unser Volk Wehr und Waffen. Und doch, er ist ein Zwerg gegenüber den Rothschildschen Milliarden. Was bedeutet das Anwachsen des Kruppschen Vermögens in einem Jahrhundert gegenüber dem Wachstum des Rothschildschen Vermögens aus Zins und Zinseszins durch Mühe und endlosen Wertzuwachs? Nichts zeigt uns klarer den tiefen Wesensunterschied zwischen Leihkapital und Industriekapital. Nichts kann uns den Unterschied klarer machen zwischen den verheerenden Wirkungen des Leihzinses und den Betriebsgewinnen der in großartigen Industrieunternehmungen angelegten riskierten Betriebskapitalien als diese Gegenüberstellung. Es kann nicht genug betont werden, dass die Erkenntnis der mathematischen Gesetze, denen Leihkapital und Industriekapital folgen, uns allein den klaren Weg zeigen, wo der Hebel einzusetzen ist für die Umwälzung unserer zerrütteten Finanzwirtschaft. Wir erkennen klar, dass nicht die kapitalistische Wirtschaftsordnung, an sich nicht das Kapital als solches die Geißel der Menschheit ist. Das unersättliche Zinsbedürfnis des Großleihkapitals ist der Fluch der gesamten arbeitenden Menschheit. Kapital muss sein. Arbeit muss sein. Arbeit allein vermag wenig. Kapital allein soll nichts vermögen. Kapital ohne Arbeit muss steril sein. Deshalb ist die wichtigste Forderung, die vornehmste Aufgabe der Revolution, der vernünftigste Sinn einer Weltrevolution, die Brechung der Zinsknechtschaft des Geldes. Das Haus Rothschild wird heute auf 40 Milliarden geschätzt. Die Milliardäre der amerikanischen Hochfinanz, die Herren Kahn, Löb, Schiff, Speyer, Morgan, Vanderbilt, Astor, werden zusammen auf mindestens 60 bis 70 Milliarden geschätzt. Bei einer nur 5%igen Verzinsung bedeutet dies ein Einkommen dieser 8 Familien von 5 bis 6 Milliarden. Das ist nahezu so viel, als nach den Untersuchungen von Helfferich im Jahre 1912 75% aller Steuerzahler in Preußen Jahreseinkommen hatten. Es waren damals rund 21 Millionen Zensiten, 75% hiervon rund 15 Millionen. Auf jeden Zensiten treffen im Durchschnitt 1,56 Angehörige, somit 23 Millionen Angehörige. Rund 38 Millionen Deutsche haben also davon leben müssen, was die oben erwähnten Milliardäre im Jahr Einkommen haben. Gewiss sind die amerikanischen Milliardäre nicht in dem Sinne reine Leihkapitalisten wie das Haus Rothschild und so weiter. Ich will auch gar nicht darüber rechten, ob die amerikanischen Milliardäre 100 Millionen Dollar Milliardäre sind oder wirkliche 1000 Millionen Mark Milliardäre. Im ersteren Falle müsste man eben noch ein oder zwei Dutzend weitere Krösusse hinzurechnen. Oder nehmen wir gleich die Rathenauschen 300. Dann geht unsere Aufstellung sicher in Ordnung. Es kommt hier auch gar nicht darauf an, eine genaue Ziffer zu geben. Aber die erkannte Größenordnung von 300 zu 38 Millionen öffnet uns die Augen über die Gewaltherrschaft des internationalen Leihkapitals. Deshalb schütteln wir mit einem Ruck diese furchtbaren Fesseln ab, die alle werktätige Arbeit ersticken muss, entreißen wir dem Gelde die Macht, Zinsen zu gebären und immer wieder zu gebären, bis die gesamte Menschheit dem internationalen Leihkapital restlos zinspflichtig geworden ist. Diese drei Punkte sind es also, die uns zum ersten Mal klar machen, wo allein wirksam der Hebel anzusetzen ist für die Linderung unserer internen Finanznot. Zum anderen erkennen wir, dass der Sturmlauf der gesamten sozialistischen Gedankenwelt gegen das industrielle Kapital vollkommen verfehlt ist, weil auch eine gedachte vollkommene Wegsteuerung oder Sozialisierung des gesamten Unternehmergewinns, ungeschwächte Wirtschaft vorausgesetzt, einen lächerlich geringen Betrag ergeben würde, gemessen an dem ungeheuren finanziellen Lasten unseres Reichs- und Staatsbudgets. Durch die Brechung der Zinsknechtschaft des Geldes kann mit einem Schlage die ganze Finanzmisere beseitigt werden. Mit einem Male fühlen wir wieder festen Boden unter den Füßen. Mit einem Male muss es uns, wird es uns klar werden, dass wir uns mit dieser unglückseligen Anleihewirtschaft nur selber in geradezu grotesker Weise angelogen haben. Was ist denn Leihkapital anderes als Schulden? Leihkapital sind Schulden. Das kann man gar nicht oft genug wiederholen. Was ist es für ein Wahnsinn, wenn das deutsche Volk in seiner Gesamtheit für einen Krieg 150 Milliarden gepumpt hat, sich selbst hierfür eine Zinszahlung von 7,5 Milliarden versprochen hat und nun sich in die von vornherein selbstverständliche Verlegenheit versetzt fühlt, diese 7,5 Milliarden in Gestalt von geradezu fantastischen Steuern bei sich einzutreiben. Das Tragische an diesem Selbstbetrug indes ist weniger die Dummheit dieser ganzen Kriegsanleihewirtschaft, auf die wir uns dem Ausland gegenüber immer so viel zugute getan haben, als vielmehr die Tatsache, dass lediglich eine verhältnismäßig kleine Zahl von Großkapitalisten einen ungeheuren Nutzen daraus zieht und das gesamte arbeitende Volk, einschließlich den mittleren und kleineren Kapitalisten, sowie einschließlich von Handel und Gewerbe und Industrie, die Zinsen bezahlen müssen. Und hier tritt die politische Seite des ganzen Gedankens zutage. Hier können Sie erkennen, dass tatsächlich das Großleihkapital und nur dieses der Fluch der gesamten arbeitenden Menschheit ist. Man mag das Ding drehen oder wenden, wie man will, immer muss die Masse aller Werktätigen für die Leihkapitalzinsen letzten Endes aufkommen. Die mittleren und kleinen Kapitalisten haben nichts von ihren schönen Zinsen, können nichts davon haben, denn diese Zinsbeträge müssen ihnen restlos weggesteuert werden. Ob in der Form direkter Steuern oder indirekt im Wege der indirekten Steuern, Stempeln, Abgaben oder sonstigen Verkehrsbelastungen, immer ist das werktätige Volk der Geleimte und der Nutznießer ist das Großkapital. Es ist nun ganz erstaunlich zu sehen, wie die sozialistische Gedankenwelt von Marx und Engels, vom Kommunistischen Manifest angefangen, bis herauf zum Erfurter Programm, besonders Kautsky, um auch die heutigen sozialistischen Machthaber vor den Interessen des Leihkapitals wie auf Kommando Halt machen. Die Heiligkeit des Zinses ist tabu. Der Zins ist das Allerheiligste. An ihm zu rütteln hat noch niemand gewagt, während Besitz, Adel, Sicherheit von Person und Eigentum, die Rechte der Krone, Reservate und religiöse Überzeugung, Offiziersehre, Vaterland und Freiheit mehr oder weniger vogelfrei sind, ist der Zins heilig und unantastbar. Vermögenskonfiskation, Sozialisierungen sind an der Tagesordnung, also ganz glatte Rechtsbrüche, die nur damit etwas beschönigt werden, weil sie angeblich im Namen der Gesamtheit an Einzelnen begangen werden, das ist erlaubt. Aber der Zins ist das Noli me tangere, das rühr mich nicht an. Die Verzinsung der Reichsschuld ist das A und O des staatlichen Budgets. Sein Riesengewicht zieht das Staatsschiff in den Abgrund und doch, es ist ja alles Schwindel. Ein ungeheurer Selbstbetrug, ausgeheckt einzig und allein zugunsten der großen Geldmächte. Ich möchte gleich hier die später zu behandelnden Einwendungen bezüglich der kleinen Rentner kurz streifen, damit man gedanklich nicht daran hängen bleibt. Diese kommen bei der Betrachtung der ganz großen Frage nicht in Betracht und es ist ganz selbstverständlich, dass für diese Entschädigungen vorzusehen sein werden, durch weitesten Ausbau der sozialen Fürsorge. Schwindel, sagte ich. Zinsenschwindel, ein hartes Wort. Aber wenn dieses Wort, das ja während des Krieges im Felde und in der Heimat wohl das meistgebrauchte war, Berechtigung hat, so hat es diese Berechtigung am meisten für den Zinsenschwindel. Wie war es doch mit den Kriegsanleihen? Das Reich holte aus den Taschen des Volkes mit den ersten 5 Milliarden die wirklich vorhandenen Spargelder. Das Geld floss wieder zurück. Dann kam die neue Anleihe und saugte das Geld wieder an und dazu noch die letzten Reste der Spargelder. Und wieder kam die Pumpe und saugte die Milliarden an und wieder ebbten sie zurück, bis glücklich, nachdem dieses schöne Spiel 9-mal wiederholt war, das Reich 100 Milliarden Schulden gemacht hatte. Dafür hatte das Volk allerdings 100 Milliarden schön gedruckte Papierchen in den Händen. Zuerst bildeten wir uns ein, wir seien so viel reicher geworden. Nun kommt der Staat und sagt, ich stehe vor dem Bankrott. Ja, warum denn? Ich selbst kann doch nicht bankrott werden, wenn ich auch noch so oft meinen 100-Markschein von der rechten Hosentasche in die linke stecke. Es wäre doch die allergrößte Torheit, wenn wir die Torheit unserer Kriegsanleihewirtschaft noch dadurch manifestieren würden, dass wir uns bankrott erklären. Brechen wir die Zinsknechtschaft des Geldes. Erklären wir die Stücke der Kriegsanleihen unter Aufhebung des Zinses zu gesetzlichen Zahlungsmitteln und wie Märzenschnee vor der Sonne wird der Albdruck des Staatsbankrotts von uns weichen. Man hat mir gesagt, die Aufhebung der Zinszahlung sei ein verschleierter Staatsbankrott. Nein, das ist nicht wahr. Das Gespenst des Staatsbankrotts ist tatsächlich nur ein Kinder- und Ammenschreck, erfunden von den mammonistischen Gewalten. Das Buch von Röhr, was jeder vom Staatsbankrott wissen muss, ist vollkommen in mammonistischen Gedankengängen befangen und obwohl der Verfasser im Allgemeinen durchaus klar die wirtschaftlichen Schädigungen erkennt, die uns durch die Sozialisierung drohen, so sehr und richtig er darauf hinweist, dass letzten Endes uns nur eine Wiederaufbauung unserer Wirtschaft retten kann, von dem Aberglauben, von der Heiligkeit des Zinses kann er sich nicht losmachen und malt daher den Staatsbankrott ganz im Interesse des Mammonismus als eine ganz schreckliche Katastrophe an die Wand. Es ist interessant zu verfolgen, dass sich Röhr trotz besserer geschichtlichen Erkenntnis nicht davon losmachen kann und in seinem Schlusswort bemerkt, ist die vernichtende wirtschaftliche Katastrophe nicht zu vermeiden, so wird keiner von ihr verschont. Während er auf Seite 81 zugesteht, dass die Folgen staatsfinanzieller Misswirtschaften teilweise sehr schnell wieder ausgeglichen worden sind, dass, Seite 68, möge es sein, wie es wolle, jedenfalls steht fest, dass Russland im letzten Jahrhundert diese Währungskrisen ohne dauernde Störungen überwunden hat. Seite 76 sagt er bei Untersuchen der Wirkungen der Staatsbankrotte, dass zwar im Großen und Ganzen tiefgehende wirtschaftliche Störungen und so weiter eingetreten seien, dass aber weder die Vernichtung des Staates noch die seiner wirtschaftlichen Kräfte dadurch herbeigeführt wurde. Im Gegenteil, habe sich häufig genug eine baldige Wiederbelebung der Volkswirtschaft und eine Gesundung der Staatsfinanzen beobachten lassen. Wenn der Verfasser dann 3 Zeilen weiter unten fortfährt, der Staatsbankrott bedeute unbedingt eine wirtschaftliche Katastrophe und führe ein grenzenloses Elend herauf, so bedauere ich, bei dieser Logik nicht mitkommen zu können. Doch zurück zu unserem Spezialfall. Was ist wohl ehrlicher? Pharisäerhaft von der Unantastbarkeit der Kriegsanleihen zu sprechen und das Volk gleichzeitig mit einer unerhörten Steuerlast zu bedrücken? Oder wenn ein Finanzminister den Mut hätte, offen vor das Volk hinzutreten und zu erklären, ich kann die Zinsen für die Kriegsanleihen nicht bezahlen oder nur dann, wenn ich genau ebenso viel Steuern von euch eintreibe. Ich habe andererseits damals während des Krieges unbedingt Geld haben müssen, was Gescheites ist mir nicht eingefallen und so habe ich den Schwindel mit den hochverzinslichen Kriegsanleihen gemacht. Verzeih halt, liebes Volk, es war ja schließlich für dich, aber wollen wir kein Verstecken mehr spielen. Ich, der Staat, bezahlt keine Zinsen mehr und du, Steuerzahler, brauchst für die Bezahlung dieser Zinsen keine Steuern zu zahlen. Das vereinfacht wesentlich unsere Geschäfte. Wir ersparen den ungeheuren Steuerapparat und ebenso den ungeheuren Zinsdienstapparat, also eine Unmasse Geld und Arbeitskraft. Ich habe mich lang bei der Aufdeckung dieses Schwindels aufgehalten, aber ich halte es für absolut grundlegend, hier den Blick für das Große und Ganze keinen Augenblick zu verlieren. Der Personenkreis, die die Leidtragenden wären, also wollen wir sagen diejenigen, die über 30.000 Mark Kapitalrente nach ihren Steuererklärungen bezogen haben, sind nach den bayerischen Steuererklärungen 822 Personen. Das sind 0,4% der Steuerpflichtigen. In ganz Deutschland also beiläufig 10.000, die oberen 10.000. Wir wollen uns nun in aller Kürze über die wichtigsten Seiten dieser revolutionären Forderung klar werden. Und zwar wollen wir die Fragen zunächst von unserem nationalen Gesichtspunkt aus betrachten. Zunächst bedarf es hierzu eines klaren Blickes auf unsere derzeitige Lage. Staatssekretär Schiffer hat sie in seiner großen Rede in der Berliner Handelskammer für unübersehbar erklärt. Das ist nur bedingt richtig. Übersehbar ist die ungeheure Verschuldung unserer Volkswirtschaft, die ungeheure Entwertung unserer Zahlungsmittel, kurzum die Tatsache, dass wir über Nacht ein armes Volk geworden sind. Die Belastungen, die uns durch den Friedensschluss auferlegt werden, lassen sich allerdings nicht übersehen. Die bereits vorhandenen Schuldverschreibungen beziffern sich, wie wir gesehen haben, auf rund 250 Milliarden. Wir wollen einmal annehmen, dass uns die Entente weitere 50 Milliarden an Kriegsentschädigung in irgendeiner Form auferlegt, so sind das zusammen rund 300 Milliarden Schulden. So schwer es sich in einem engen Rahmen dieser Abhandlung pressen lässt, müssen doch einige Worte über die Größe des deutschen Nationalvermögens an dieser Stelle gesagt werden. Die Untersuchung von Helfferich und Steinmann-Bucher beziffern das deutsche Nationalvermögen auf rund 350 Milliarden. Man kann derartigen Feststellungen, so vorsichtig sie aufgebaut sein mögen, nur sehr bedingten Wert beimessen. Sie gelten überhaupt nur für Zeiten ungestörter Wirtschaft. Sie sind aber auch da schon irreführend, indem die staatlichen und gemeindlichen Besitzungen mit aufgenommen sind, also zum Beispiel auch Straßenbauten, Flusskorrektionen und so weiter. Es leuchtet ein, dass zwar die Herstellung derartiger Arbeiten ungeheures Geld gekostet hat, dass sie aber doch eigentlich keinen Eigenwert haben. Ein besserer Maßstab für die Höhe des Nationalvermögens ist das sogenannte steuerbare Vermögen, wie es sich aus den Steuererklärungen zum Wehrbeitrag oder die Kriegsvermögenssteuer ergibt. Hierfür ergab sich eine Gesamtsumme von 192 Milliarden, also ganz erheblich viel weniger als nach den Aufstellungen Helferichs. Es mag zu dieser Summe noch ein Zuschlag gemacht werden von etwa erfahrungsgemäß 10% für die gesetzlich steuerfreien kleinen Vermögen und etwa ein gleich großer Zuschlag für stille Reserven. Jedenfalls erscheint es mir utopisch, von einem Nationalvermögen zu sprechen von über 250 Milliarden. Aber auch diese Ziffer hat nur ganz bedingten Wert. Das Richtigste wäre, mit der Vorstellung eines ziffernmäßig fassbaren Nationalvermögens überhaupt zu brechen und zu der Erkenntnis durchzudringen, dass das Nationalvermögen ausschließlich seinen Ausdruck findet in der geistigen und körperlichen Arbeitskraft der ganzen Nation. Also Größenordnungen angehört, die mit dem engeren Kapitalbegriff gar nichts zu tun haben. Zwar müssen wir noch eine weitere Quelle des Nationalvermögens in dem Vorhandensein von Bodenschätzen, Waldreichtum und fruchtbarer Erde erblicken, aber auch diese Dinge lassen sich ziffernmäßig nicht fassen, da sie zwischen Null und Unendlich schwanken, je nachdem die Bodenschätze brach liegen oder aufgrund geologischer Gutachten nach Milliarden von Tonnen Kohlen und so weiter berechnet werden. Wir wollen nicht vergessen, dass Deutschland eigentlich ein armes Land ist. Monopole besitzt es fast gar keiner. Im Reichtum an Bodenschätzen steht es weit hinter den meisten Nachbarländern zurück, ganz zu schweigen von den unerhörten Bodenschätzen des chinesischen, indischen und amerikanischen Reiches. An Fruchtbarkeit des Erdbodens steht es weit zurück gegenüber den gesegneten Gefilden der russischen schwarzen Erde, gegenüber den mühelos produzierenden tropischen und subtropischen Landstrecken. So bleibt uns letzten Endes immer nur die Arbeitskraft und der Arbeitswille unseres Volkes sowie das Vorhandensein von genügender Arbeit, und wir müssen uns darüber klar sein, dass bei dieser Sachlage von fundierten Anleihen, von einer dinglichen Sicherheit für unsere Schuldverschreibungen keine Rede sein kann. Ob verzinsliche Kriegsanleihe oder unverzinsliche Reichsbanknote, es steht einzig und allein hinter ihnen die Steuerkraft des ganzen Volkes. Und was ist die Steuerkraft anderes als eine Funktion der Arbeitsleistung der gesamten werktätigen Bevölkerung? Wir müssen uns nun noch mit einem weiteren hier angeschnittenen Fragenkomplex kurz klar werden, und zwar über die Hauptposten unserer staatlichen Einnahmequellen und Ausgaben. Es ist ein merkwürdiger Gegensatz zwischen dem breiten Raum, den die Geldbeschaffungsfrage in unserem Privatleben einnimmt, und dem Interesse, das wir den großen Fragen unserer staatlichen Finanzgebarung entgegenbringen, und doch besteht durchaus kein wesentlicher Unterschied zwischen der Einzelwirtschaft und der Volkswirtschaft. Die Hauptposten der Staatseinkünfte sind erstens die Reinerträge der Posten und Eisenbahnen, zweitens die aus Bergwerken, Forstverwaltungen und sonstigen Staatsbetrieben, drittens die Zölle und indirekten Steuern und viertens die direkten Steuern. Ich will, um bei derart eminent praktischen Fragen nicht nur theoretische Erörterungen zu pflegen, anhand des bayerischen Staatshaushaltes des Jahres 1911 die einzelnen Posten nach ihrer Größenordnung kurz erläutern. Post, Telegraph und Eisenbahnen brachten 120 Millionen. Forsten, Bergwerke und so weiter rund 40 Millionen. Die indirekten Steuern 53 Millionen, die direkten Steuern 60 Millionen. Weitere 67 Millionen flossen aus Stempelabgaben, Gebühren, Erbschaftssteuern, Grundgefällen, Überweisungen seitens des Reiches und so weiter. Wie steht es nun mit den Ausgaben? Wir haben hier an erster Stelle die Aufwendungen für die Verzinsung der Staatsschuld, einschließlich der Eisenbahnanleihen mit 85 Millionen. Für das Königliche Haus 5 Millionen, Justizverwaltung 27 Millionen, Innere Verwaltung 40 Millionen, Kirchen und Schulen 51 Millionen, Finanzverwaltung 13 Millionen, Ausgaben für Reichszwecke 50 Millionen, Pensionen 36 Millionen, diverse Ausgaben 5 Millionen, mit Einnahmeüberschuss von 27 Millionen glich damals in diesem glücklichen Jahr der bayerischen Finanzen das Staatsbudget ab. Es interessieren uns im Rahmen unserer Gedanken indes nur die Ausgaben, die durch Brechung der Zinsknechtschaft entfallen können. Hier steht naturgemäß an erster Stelle die Aufwendung für Verzinsung der Staatsschuld mit 85 Millionen. Dazu der größte Teil unserer Aufwendungen für die Finanzverwaltung mit etwa 10 Millionen. Ferner ein großer Teil der Aufwendungen für Reichszwecke, von denen wir die Hälfte mit 25 Millionen ansetzen wollen. Und schließlich entfallen heute die Aufwendungen für das Königliche Haus mit 5 Millionen, zusammen 125 Millionen. Der Ausfall dieser Posten bedeutet die Möglichkeit des Verzichtes auf die Erhebung aller direkten und indirekten Steuern, die, wie wir sahen, 53 und 60 zusammen 113 Millionen einbrachten. Wir sind nun durchaus nicht der Meinung, dass man die direkten und indirekten Steuern ganz abschaffen solle. In vernünftigen Grenzen wirken sie zweifellos einerseits erzieherlich, andererseits regulierend. Es ist sicherlich nicht mehr wie recht und billig, dass das Einkommen aus fundiertem Besitze einer mäßigen, gestaffelten Steuer unterworfen bleibt. Der Staat muss ja auch mit seinen Machtmitteln für ungestörten Besitz sorgen. Es erscheint ebenso angezeigt, dass Handel und Industrie aus ihren Betriebsgewinnen zu entsprechenden Steuerleistungen herangezogen werden. Für sie hat auch der Staat für die Erhaltung und den Ausbau der öffentlichen Verkehrswege zu sorgen. Eine entsprechende Mindestkopfsteuer für jeden wahlberechtigten Bürger ist ebenfalls eine Forderung der Gerechtigkeit. Vom Staate wird auch die Obhut für Sicherheit der Person und des Eigentums verlangt. Auf dem Gebiet der indirekten Steuern könnte ein kräftiger Ausbau aller reinen Luxussteuern im besten Sinne regulierend wirken, während alle reinen Volks- und Nahrungsmittel und Bedürfnisse von Steuern freizuhalten wären. Das Ergebnis einer solchen Steuerpolitik wäre weniger in dem hohen finanziellen Ergebnis zu suchen, davon kann keine Rede sein, da sie für die große Masse der Bevölkerung nicht eine wirkliche steuerliche Belastung, sondern nur eine Erinnerung sein soll, dass der Mensch nicht nur Einzelwesen, sondern auch Staatsbürger ist und außer staatsbürgerlichen Rechten auch staatsbürgerliche Pflichten hat. Die Erträgnisse sollen weniger zur Entlastung der werbenden Staatsbetriebe verwendet werden, deren Reinerträgnisse, wie wir gesehen haben, genügen, um die ordentliche Aufwendung des Staates für die Erziehung, Bildung, Rechtspflege, innere Verwaltung usw. so zu bestreiten. Sie sollten dafür verwendet werden, besondere Kulturaufgaben des Staates zu fördern, für die im Rahmen des ordentlichen Staatshaushaltes niemals entsprechende Mittel zur Verfügung standen. Ich denke hier in erster Linie an Säuglingsheime, Blinden- und Krüppelanstalten, Kinderhorte, Mutterschutz, Kampf gegen Tuberkulose, gegen Alkohol- und Geschlechtskrankheiten, für Anlage von Gartenstädten und Siedlungen, insbesondere für die Unterbringung und menschenwürdige Versorgung unserer Kriegsbeschädigten. Unser Blick weitet sich. Wir sehen Neuland. Abschaffung aller Steuern könnte die Brechung der Zinsknechtschaft bedeuten? Sie würde es bedeuten, wenn wir als siegreiches Volk aus diesem Riesenkampf hervorgegangen wären. So wollen wir nicht zu früh frohlocken, dafür werden die uns von unseren Feinden auferlegten Lasten sorgen. Aber jedenfalls sehen wir Neuland aufgrund der soeben angestellten, doch höchst einfachen Betrachtung unseres bayerischen Staatshaushaltes. In den Grundzügen finden wir ganz ähnliche Verhältnisse in den übrigen deutschen Bundesstaaten und es ist nicht zu viel gesagt, dass aus den Überschüssen der werbenden Staatsbetriebe, also den Eisenbahnen, Posten, Telegrafen, Forsten, Bergwerken usw., alle staatlichen Aufwendungen für die gesamte Rechtspflege, für die gesamte innere Verwaltung, einschließlich der Staatsbauten, alle Ausgaben für Erziehung und Bildung sowie für Kultuszwecke ohne Schwierigkeiten bestritten werden könnten. Also geradezu ein idealer Zustand. Warum ist das nicht so? Der Zins hat sich eingeschlichen. Wegen der Zinszahlung werden der Bevölkerung die Lebensmittel verteuert. Wegen der Zinsen wird Zucker und Salz, Bier und Wein, Zündhölzer und Tabake und zahllose andere Bedürfnisse des täglichen Bedarfs mit indirekten Steuern belegt. Wegen der Zinsen müssen direkte Steuern erhoben werden, die sich scheiden in Grundsteuern, die auf verteuertes Getreide abgewälzt werden, in Haussteuern, die die Miete in die Höhe treiben, in Gewerbesteuern, die die schaffende Arbeit belasten, in Einkommensteuern, die unabwälzbar die Lebenshaltung der Beamten und Festbesoldeten herunterdrücken und endlich ganz am Schluss, bescheiden im Geben, unersättlich im Nehmen, kommt das Leihkapital mit den Kapitalrentensteuern. Aus 253 Millionen eingenommenen fattierten Kapitalrenten in Bayern aufgrund der Steuererklärungen des Jahres 1911 wurden ganze 8,1 Millionen an Staatssteuern gezahlt. Wir haben gesehen, dass jede Kapitalrente, jeder Kapitalzins letzten Endes ausschließlich durch die Arbeit des ganzen Volkes aufgebracht werden muss. Wir haben gesehen, dass die Zinszahlung für die Staatsschulden den größten Posten in unserem Staatsbudget ausmachen und wir haben gesehen, dass die Kapitalrentensteuerpflichtigen nur einen höchst bescheidenen Beitrag zu den Staatseinnahmen beisteuern. Nach der Größenordnung zahlt der Kapitalist von den direkten Staatssteuern in Bayern 1911 mit 8 Millionen von 60 Millionen Gesamtsumme der direkten Steuern nur ein Achtel bis ein Sechstel. Die direkten Steuern sind nach der Größenordnung ungefähr ein Fünftel der gesamten Staatseinnahmen. Somit leistet das Leihkapital nur etwa ein Dreißigstel bis ein Achtundvierzigstel Zuschuss im Hinblick auf die gesamten staatlichen Bedürfnisse. Es soll nicht geleugnet werden, dass die Steuergesetzgebung in den letzten Jahren besonders während des Krieges an eine stärkere Heranziehung der Kapitalrenten gegangen ist,

Unter Kaiser Justinian wurde ein Zinseszinsverbot erlassen mit der Bestimmung, es dürften überhaupt keine Zinsen mehr gefordert werden, wenn die rückständigen Zinsen bis zur Höhe des ursprünglich dargeliehenen Kapitals angewachsen seien. Papst Leo der Große erließ im Jahre 443 ein allgemeines Verbot, Zinsen zu nehmen. Es war bis dahin nur den Klerikern untersagt, Zinsen von einem Darlehen zu fordern. Nun wurde das Zinsverbot Teil des kanonischen Rechtes und auch eine für die Laien verbindliche Vorschrift. Allmählich schloss sich auch die weltliche Gesetzgebung den kanonischen Anschauungen an und bedrohte das Zinsnehmen sogar mit Strafe. Wir finden dies in den Reichspolizeiverordnungen der Jahre 1500, 1530 und 1577. Allerdings wurden nun derartige Gesetze viel bekämpft und vielfach umgangen, und es mag nur noch bei diesem ganz kurzen historischen Rückblick als eine erstaunliche historische Tatsache erwähnt sein, dass während das kanonische Recht vom 11. bis zum 17. Jahrhundert den Christen das Zinsnehmen verboten hatte, dies den Juden gestattet war. Es wäre außerordentlich reizvoll zu untersuchen, welche wirtschaftlichen Auswuchserscheinungen jeweils zu diesen gewaltsamen Lastenabschüttelungen geführt haben. Es wäre besonders wertvoll zu sehen, welche Mächte und Kräfte die Zinsverbote immer wieder durchbrochen haben. Im Mittelalter ist ja wohl mit den Wucherern oft kurzer Prozess gemacht worden. Die Bauern oder ausgesogenen Bürger haben sich zusammengetan und die Wucherer erschlagen. Heute sind wir in ein ganz anderes Entwicklungsstadium des Zinsproblems getreten. Solche Pogrome werden aufs Tiefste missbilligt. Es handelt sich auch gar nicht mehr um einzelne lokal begrenzte Krankheitserscheinungen, die durch das Ausschneiden des Eiterherds bekämpft werden könnten. Es handelt sich um eine schwere Erkrankung der ganzen Menschheit. Es mag ganz besonders betont sein, dass gerade unsere heutige Kultur, gerade die Internationalität der wirtschaftlichen Beziehungen, das Zinsprinzip so mörderisch machen. Der gegebene historische Rückblick soll auch gar keine Analogie sein für die heutigen Verhältnisse. Wenn die Babylonier die Assyrer, die Römer die Karthager, die Germanen die Römer überwanden, so gab es keine Fortdauer der Zinsknechtschaft. Es gab keine internationalen Weltmächte. Die Kriege wurden auch nicht durch Borgen finanziert, sondern mit den während des Friedens angesammelten Schätzen. Eine sehr nette Zusammenstellung hierüber gibt David Hume in seiner Abhandlung über den Staatskredit. Erst die neue Zeit mit ihrer Kontinuität des Besitzes und ihrem internationalen Recht lässt die Leihkapitalien ins Ungemessene steigen. Der Pfennig, der zur Zeit von Christi Geburt auf Zinsen gelegt wurde, existiert nicht mehr, weil inzwischen mehrmals alle Besitzrechte der Gewalt weichen mussten. Dagegen existiert der Pfennig, den der alte Rothschild auf Zinsen gelegt hat, und wird, wenn es ein internationales Recht gibt, in alle Ewigkeit existieren. Es ist außerdem zu bedenken, dass weite Strecken der Erde erst in der neuen Zeit von der Naturalwirtschaft zur Geldwirtschaft übergegangen sind. Ganz besonders wichtig in diesem Zusammenhang, dass erst in der Mitte des vorigen Jahrhunderts alle Beschränkungen in Zinsen nehmen bzw. alle Zinsverbote abgeschafft wurden. So in England im Jahre 1854, in Dänemark 1856, in Belgien 1865, in Österreich 1868. Also nicht viel älter wie ein halbes Jahrhundert ist der mit dem Geldbesitz heute als unzertrennlich betrachtete Zinsbegriff. Aber gerade dieser Zinsbegriff hat erst das Geld zu der dämonischen Macht von so allgemeiner Gewalt werden lassen, wie wir es kennengelernt haben. Erst seit Mitte vergangenen Jahrhunderts datiert auch die beginnende und dann immer stärker werdende Verschuldung der Staaten gegenüber den Kapitalisten. Erst seit dieser Zeit sehen wir den Staat vom Sachverwalter der Volksgemeinschaft zum Sachverwalter der kapitalistischen Interessen herabsinken. Diese Entwicklung hat ihren Höhepunkt in den Kriegsanleihen erreicht, denen wir in allen Ländern begegnen, die ausschließlich, wie wir erkannt haben, nur mammonistischen Interessen dienen und denen nunmehr durch das riesenhafte Kreditgebäude einer Weltanleihe die Krone aufgesetzt werden soll. Diese kurzen Rückblicke mögen es uns erleichtern, dass wir endgültig mit der Vorstellung brechen, es müsse dem Leihkapital die überirdische Macht verliehen sein, ewig und unaufhaltbar aus sich selbst heraus zu wachsen, mit einer fürchterlichen, aussaugenden Kraft begabt. Wir müssen damit brechen, dass das Leihkapital unerreichbar dem Weltgeschehen und Vergehen soll thronen können über den Wolken, unerreichbar der Vergänglichkeit, unerreichbar den Gewalten der Zerstörung, unerreichbar den Geschossen unserer Riesengeschütze. Denn mögen auch die Häuser und Hütten, Eisenbahnen und Brücken von Granaten zerschmettert in Staub und Asche sinken, die Hypotheken bleiben bestehen. Die Eisenbahn- und Staatsschuldverschreibungen werden dadurch nicht ausgetilgt. Mögen Dörfer und Städte, ganze Provinzen der wahnsinnigen Zerstörung des Krieges zum Opfer fallen, was verschlägt es? Neue Schuldverschreibungen bedeutet dies. Mit gierfunkelnden Augen sieht die über den Wolken thronende goldene Internationale dem tollen Treiben der Menschheit zu. Und nicht fern ist die Zeit, bis schließlich restlos die ganze Menschheit als Zinssklaven dem Mammonismus dient. International ist der Gedanke. Die ganze Welt muss er befreien. Heil der Nation, die zuerst den kühnen Schritt wagt. Bald werden alle anderen folgen. Die oft an mich herangetretene Frage, ob der Gedanke überhaupt national durchführbar sei, beantworte ich mit Ja. Wir sind intern verschuldet. Gegen ausländische Zinsansprüche sind wir natürlich zurzeit machtlos. Die müssen eben bezahlt werden. Übermäßiger Kapitalabfluss muss nach Möglichkeit gesperrt werden, aber so wenig wie sich der Gesetzgeber davon abhält, Gesetze gegen Mord, Totschlag, Betrug und so weiter auszuarbeiten, weil es doch immer wieder Lumpen gäbe, so wenig darf sich ein Volk in seiner Gesamtheit davon abhalten lassen, einen als notwendig erkannten Schritt zur Gesundung seiner Staatsfinanzen zu tun, nur deshalb, weil nicht gerade die besten Teile des Volkes ihr errafftes Geld im Auslande in Sicherheit zu bringen versuchen. Gesetzt den Fall, es würden Hunderte, ja Tausende von Millionen Kriegsanleihestücke ins Ausland verbracht werden, so würde selbst dies noch kein einschneidendes Moment für die Unterlassung der Brechung der Zinsknechtschaft sein können. Denn der Größenordnung nach müssen ja doch von den über 250 Milliarden festverzinslichen inländischen Anlagewerten der allergrößte Teil im Inlande verbleiben. Wir wollen nochmals kurz zusammenfassen. Die Brechung der Zinsknechtschaft ist das Radikalmittel für die endgültige und dauernde Gesundung unserer Staatsfinanzen. Die Brechung der Zinsgemeinschaft bedeutet die Möglichkeit des Verzichtes auf drückende, direkte und indirekte Steuern, weil die werbenden Betriebe des Staates bisher schon und erst recht nach Vornahme weiterer für die Sozialisierung geeigneter Gebiete, zum Beispiel Binnenwirtschaft, Elektrizitätsversorgung und Luftverkehr und so weiter, genügend Überschüsse in die Staatskassen abliefern, um daraus alle sozialen und kulturellen Aufgaben des Staates zu bestreiten. Über diesen finanziellen Gesichtspunkt hinaus wird die Brechung der Zinsknechtschaft der schaffenden Arbeit in allen Berufszweigen, die ihr gebührende erste Stelle einräumen. Das Geld wird wieder zurückverwiesen in die ihm zukommende Rolle, ein Diener zu sein in dem gewaltigen Getriebe unserer Volkswirtschaft. Es wird wieder werden, was es ist, eine Anweisung auf geleistete Arbeit, und einem höheren Ziel wird damit der Weg geebnet, der Abkehr von der rasenden Geldgier unseres Zeitalters. Der Gedanke will eine geschlossene Front der ganzen werktätigen Bevölkerung herstellen, vom besitzlosen Arbeiter, der, wie wir gesehen haben, sehr kräftig im Wege der indirekten Steuer für die Befriedigung des Leihkapitals herangezogen wird. über die gesamte bürgerliche Schicht der Beamten und Angestellten, des bäuerlichen und kleingewerblichen Mittelstandes hinweg, die in Gestalt von Wohnungselend, Bodenzinsen, Bankzinsen usw. so die unbarmherzige Gewaltherrschaft des Geldes zu spüren bekommen. Bis weit hinauf zu den führenden Köpfen, Erfindern und Direktoren unserer Großindustrie, die allesamt und sonders mehr oder weniger in den Krallen des Großleihkapitals stecken, für die es als erste Lebensaufgabe immer heißt, Renten, Zinsen, Dividenden erarbeiten für die hinter den Kulissen spielenden Geldmächte. Nicht minder gehören auch alle Kreise der Intelligenz, Künstler, Schriftsteller, Schauspieler, Wissenschaftler sowie die übrigen Angehörigen freier Berufe hinzu. Mag das Großleihkapital bewusst oder instinktiv als natürliche Personengruppe oder als Personifikation des Zinsprinzips die Tatsache seiner unbeschränkten Herrschgier zu verdecken suchen, mag unsere ganze auf dem römischen Recht, also dem Schutz einer Plutokratie dienenden Rechte hervorgegangenen Rechtsprechung, noch so sehr den Schutz des Eigentums in den Vordergrund gedrückt haben und damit in das Rechtsbewusstsein unseres Volkes eingedrungen sein, die Brechung der Zinsknechtschaft des Geldes muss kommen, als einziger Ausweg aus der drohenden wirtschaftlichen Versklavung der ganzen Welt durch die Goldene Internationale, als einer der Wege, um das Gift des Mammonismus mit seiner Versumpfung und Verseuchung der Mentalität unseres Zeitalters auszutreiben. Die Konvertierung der Kriegsanleihe in Bankguthaben. Die in § 1 geforderte Erklärung der Kriegsanleihestücke usw. so zu gesetzlichen Zahlungsmitteln hat zu wiederholten Malen den Einwurf der übermäßigen Überschwemmung des Marktes mit Zahlungsmitteln hervorgerufen. Dieser Einwand ist an sich zwar irrig, die Inflation besteht durch das bloße Vorhandensein der Kriegsanleihe. Aber es ist richtig, dass der Gedanke an das körperliche Vorhandensein dieser zu Zahlungsmitteln erklärten Papiere trotz ihrer Irrigkeit nicht zur Ruhe kommt und daher trotz der Unwirklichkeit zu ungünstigen Nebenerscheinungen führen möchte, als ob tatsächlich eine neue Inflation stattgefunden hätte. Deshalb fordern wir unter Abänderung des § 1 die Konvertierung der Kriegsanleihestücke sowie der übrigen staatlichen Schuldverschreibungen unter gesetzlicher Aufhebung der Zinspflicht in Bankguthaben. Diese Formulierung hat den großen Vorteil, dass die Erscheinungsform der Kriegsanleihe als Wertpapier verschwände. Die Stücke der Kriegsanleihe wären an die Reichsbank von den Banken, Bankiers, Sparkassen usw. einzuliefern und würden nach Gutschrift des Gegenwertes vernichtet werden. Damit würde so ziemlich jeder Mensch in Deutschland ein Bankguthaben bekommen, ein offenes Bankkonto, über das er verfügen könnte. Eine derartige Behandlung hätte außerdem noch den großen Vorteil, dass ein Zurückhalten größerer Posten in Privatbesitz nicht möglich wäre, da nach Ablauf einer bestimmten Frist die nicht eingelieferten Anleihestücke als ungültig zu erklären wären. Außerdem wäre eine Kontrolle immerhin möglich, wie viel Kriegsanleihe ins Ausland verbracht worden ist. Der letztere Punkt kann aber in gar keiner Weise die Durchführung der Brechung der Zinsknechtschaft hindern, denn fühlen wir uns wirklich zu schwach gegenüber dem Ausland, so müssen wir halt die vom Ausland herantretenden Zinsforderungen befriedigen. Ich bin zwar persönlich durchaus der Meinung, dass wir auch ausländischen Anleihebesitzern gegenüber die Zinsloserklärung aufrechterhalten müssen. Das bei einem derartigen, an etwas wiedererwachenden Selbstbewusstsein erinnernden Vorgehen die auswärtigen Zinsansprüche mit Waffengewalt durchgedrückt werden würden, bräuchten wir nicht zu gewärtigen. Denn tatsächlich ist in der Geschichte noch niemals gegen einen großen Staat wegen finanzieller Maßnahmen zugunsten von Privatpersonen eine kriegerische Aktion vorgenommen worden. Es wäre auch gar nicht auszudenken, dass sogar das französische Volk wegen der Zinsansprüche des Herrn Meyer, Schulze und Kohn aus Deutschland aus ihrem über die Grenze mitgebrachten deutschen Kriegsanleihen an Deutschland ein Ultimatum stellen würde. Es wäre überdies möglich,

so wird dadurch doch nur erreicht, dass das Papier weniger wird und dafür der Umrechnungsfaktor einen im selben Maße erhöhten fiktiven Wert bekommt. Den wirklichen Wert haben immer nur die Verbrauchs- und Gebrauchsgüter, niemals die papierenen Anweisungen auf geleistete Arbeit. Eine andere Frage ist es, ob sich damit die Valuta unserer Markwährung bessern lässt. Aber auch diese Valuta-Besserung ist im letzten Grunde wieder nur abhängig von der Arbeitskraft und der Produktion, das heißt der Produktionsmöglichkeit unserer gesamten Volkswirtschaft. Die Einwände und ihre Widerlegung. Noch nie hat sich eine Idee widerspruchslos durchsetzen können. Am wenigsten die Idee, die so radikal mit den althergebrachten vorgebrachten Anschauungen von der Heiligkeit und Unantastbarkeit des Zinses bricht. Bei den erhobenen und zu erwartenden Einwendungen ist immer ein Zweifaches zu beobachten. Zuerst ist zu untersuchen, was ist absichtliche Entstellung des Gedankens der Brechung der Zinsknechtschaft bei den gemachten Einwendungen und zweitens, was ist auf alle ehrlichen und sachlichen Bedenken zu antworten. Der häufigste Einwand ist die Behauptung, ohne Zinsgenuss wird niemand sein Geld ausleihen. Wir wollen ja gar nicht mehr, dass jemand sein Geld herleiht. Kredit war die List, war die Falle, in die unsere Wirtschaft gegangen ist und in die sie nun hilflos verstrickt ist. Braucht das Volk wirklich dringend größeres Kapital, so nimmt es zinslos nur gegen Rückzahlung bei der Zentralstaatskasse die benötigten Gelder auf, eventuell gibt es neue Banknoten aus. Warum soll es denn verzinsliche Scheine ausgeben? Ob verzinsliches oder unverzinsliches Papier, ganz gleich. Dahinter steht einzig und allein die Arbeitskraft, die Steuerkraft des Volkes. Warum von vornherein jede staatliche Aufwendung mit dem Bleigewicht des ewigen Zinses belasten? Ja, aber wie soll der Staat seine Kulturarbeiten der Allgemeinheit gegenüber erfüllen? Er muss doch Geld haben und kann dieser Aufgabe doch nur auf dem Anleihewege gegen Zinsvergütung gerecht werden. Diese Behauptung beruht auf einem ausschließlich mammonistischen Gedankengang. Sie ist nach gründlicher Lektüre des Manifestes bewusst auf Irreführung berechnet, denn wir haben erstens nachgewiesen, dass alle kulturellen und sozialen Aufgaben des Staates aus den werbenden Staatsbetrieben, aus den Erträgnissen von Post, Eisenbahn, Bergwerken, Forsten usw. so weiter nach Brechung der Zinsknechtschaft ohne weiteres gedeckt werden können. Zweitens hat es der souveräne Volksstaat jederzeit in der Hand, durch Ausgabe unverzinslicher Wertzeichen anstelle der im mammonistischen Staate zur Regel erklärten verzinslichen Wertpapiere für besondere Kulturaufgaben zu sorgen. Es ist durchaus nicht einzusehen, warum der Staat sich besondere Kulturaufgaben, zum Beispiel Eisenbahn, Kanal, Wasserstraßenbauten, durch ein ewiges Zinsversprechen ganz unnötig sich verteuern soll. Kann er aus den laufenden Mitteln seiner werbenden Staatsbetriebe nicht die Baukosten usw. bezahlen, so ist kein Grund zu sehen, warum der Staat nicht das Geld machen soll. Das souveräne Volk muss ja dafür aufkommen, indem es eben dieses Geld als Zahlungsmittel anerkennt. Warum soll aber das Volk mit seiner ganzen Arbeits- und Steuerkraft sich hinter ein anderes Stückchen Papier, die festverzinsliche Anleihe, stellen, das dem Volk in seiner Gesamtheit nur eine ewige Zinsverpflichtung auferlegt zugunsten des Kapitalisten? Also weg mit dieser Zwangsvorstellung aus dem mammonistischen Staat. Es werden dann eben die Kapitalisten die ausgegebenen Papierscheine an sich ziehen und Papiergeld aufstapeln. Dagegen spricht zweierlei. Erstens wäre ja dann von sich aus selbst die Forderung schon erfüllt, dass reiner Geldbesitz unfruchtbar sein soll, also die Brechung der Zinsknechtschaft von den Kapitalisten freiwillig vorgenommen. Denn wenn der Kapitalist seine Papierscheine zu Hause aufspeichert, so verzichtet er ja schon von selbst auf Zinsen. Zweitens spricht dagegen die Angst des Kapitalisten um sein Geld. Man braucht sich nur die schlaflosen Nächte des Papiergeldhamsterers vorzustellen, der große Geldbeträge zu Hause aufgespeichert hält und seinen Besitz ständig von Dieben, Räubern, Einbrechern, Haussuchungen, Feuers und Wassernot bedroht sehen müsste. Ich bin überzeugt, dass der Biedermann diesen Aufregungen nicht lange Zeit gewachsen sein würde und bald den Weg zur Staatsbank fände. Die Staatsbank stellt einen Gutschein aus und haftet nun für den Bestand, nicht aber für irgendwelche Zinsen. Im Übrigen bleibt ja immer noch jedermann eine dritte Möglichkeit offen, nämlich mit seinem Gelde zu arbeiten, Werte zu schaffen und Güter zu erzeugen, sich an industriellen Unternehmungen zu beteiligen, sein Leben immer reicher und schöner zu gestalten, Kunst und Wissenschaft zu unterstützen, kurzum unter Abkehr vom Mammonskult sein Geld nutzbringend zu verwerten. Es kann aber doch sein, dass für irgendwelche Zwecke sich dringend privater Kapitalbedarf einstellt, zum Beispiel für Ausprobierung von Erfindungen, Geschäftsgründungen von jungen, tüchtigen Handwerkern, Geschäftsleuten und so weiter. Zunächst hat dies mit der Brechung der Zinsknechtschaft gar nichts zu tun. Denn erstens muss man logischerweise annehmen, dass der Kapitalist, der nach Brechung der Zinsknechtschaft ja keine Gelegenheit mehr hat, seine Gelder bombensicher anzulegen und auf trägen Zinsgenuss zu spekulieren, vielmehr wie früher geneigt sein wird, sein Geld für derartige Zwecke zu riskieren, dass also ein Mangel oder Bedürfnis in dieser Richtung viel weniger wie bisher eintreten wird. Oder hat man nicht gerade im Gegenteil von den tüchtigsten Geschäftsleuten, von den tüchtigsten Erfindern immer wieder die Klage gehört, wie schwer es ist, im mammonistischen Staat Geld für solche Zwecke zu bekommen, wenn nicht eine Rente garantiert werden konnte? Zweitens muss es Aufgabe des kommenden Staates sein, jeder tüchtigen Kraft durch großzügige Unterstützung voranzuhelfen. Hierzu waren ja bisher im alten Beamtenstaat auch schon Ansätze da, aber so engherzig, dass meistens statt einer Förderung eine Hemmung und Verdrossenheit herauskam durch die mit der Gewährung staatlicher Unterstützung verbundenen schikanösen Bestimmungen. Drittens sei bemerkt, dass mit der Bereitstellung von mehreren Millionen ungeheuer viel erreicht werden könnte. Die Arbeitsfreudigkeit, der Fleiß und die Zähigkeit des deutschen Erfinders, Ingenieurs, Handwerkers und so weiter ist so groß, dass durch das Beteiligungsrecht des Staates an den Ergebnissen glücklicher Erfindungen höchstwahrscheinlich reichlich die gemachten Aufwendungen wieder hereingebracht würden. England als Beispiel. Die Brechung der Zinsknechtschaft führt notwendigerweise zur Aufzehrung des Vermögens. Oho, wer behauptet das? Oder doch? Ja. Wer sein Leben eingestellt hat auf das Verzehren seiner Kapitalzinsen und sich nicht entschließen kann zur Arbeit, bei dem stimmt es allerdings, der wird in 20 Jahren bei jährlich 5% Einzehrung restlos mit seinem Vermögen fertig. Ja, das ist aber doch auch ganz in Ordnung. Wir wollen ja gerade die Brechung der Zinsknechtschaft, wir wollen ja, dass das Rententum aufhört, das höchste Ideal für den Staatsbürger zu sein. Wir wollen ja aufhören mit dieser mammonistischen Versumpfung, wir wollen ja nicht mehr dulden, dass viele nur von ihren Leihzinsen, das heißt auf Kosten anderer, dauernd gemütlich leben können. Ich komme zurück. Es ist auch gar nicht wahr, dass die Brechung der Zinsknechtschaft zur Aufhebung und zur Aufzehrung der Vermögen führen würde. Im Gegenteil, die Brechung der Zinsknechtschaft fördert die Vermögensbildung aufgrund der von den ewigen Zinsabgaben befreiten und entlasteten werteschaffenden und gütererzeugenden Arbeit. Die Brechung der Zinsknechtschaft führt, wie wir gesehen haben, zu einer durchgreifenden Verbilligung des ganzen Lebens. Sie entlastet uns von dem übermäßigen Steuerdruck, sodass für jeden arbeitenden Menschen in Zukunft die Möglichkeit, Ersparnisse zu machen, größer sein wird als bisher. Noch eins. Die güter- und werteschaffende volkswirtschaftliche Arbeit von Industrie, Handel und Gewerbe wird ja durch die Brechung der Zinsknechtschaft in gar keiner Weise gehemmt, sondern im Gegenteil möglichst gefördert. Was hat denn der Arbeiter davon, wenn die Kapitalisten keine Zinsen mehr bekommen? Diese Frage hätte eigentlich nicht mehr kommen dürfen. Erstens war es ja der stete Kampfruf der Arbeiterschaft, dass die Kapitalisten die Arbeiter ausbeuten würden. Zweitens haben wir ja klar und deutlich gesehen, dass gerade der Arbeiter in Gestalt von indirekten Steuern in hervorragendem Maße herangezogen wird zur Bezahlung der Leihzinsen. Die Familienbande werden geschwächt und zerrissen, wenn man den Kindern kein Vermögen hinterlassen kann. Ja, wie liegt hier der Fall? Ganz allgemein meine ich, dass das Geld mit Familiensinn wenig oder gar nichts zu tun hat. Oder hat man gehört, dass die Kinder vermögender Eltern mehr an ihren Eltern hängen als die von armen Eltern? Oder lieben reiche Eltern ihre Kinder mehr als die wenig Begüterten? Was ist wohl wichtiger für die Kinder, dass ihnen die Eltern eine möglichst gute Erziehung angedeihen lassen und sie was Tüchtiges lernen lassen, sie zu fleißigen und gesunden und mutigen Menschen erziehen oder dass sie ihnen einen möglichst großen Geldsack hinterlassen? Im Besonderen wird zweifellos ein berechtigtes Streben anerkannt werden müssen, auch finanziell die Zukunft der Kinder sicherzustellen. Dieses Streben also, der Sparsinn der Eltern für ihre Kinder, wird durch die Brechung der Zinsknechtschaft in keiner Weise nachteilig berührt. Im Gegenteil. Es wird die Möglichkeit von Ersparnissen größer werden, wenn unsere Volkswirtschaft von dem alles umspannenden Druck der ewigen Zinsknechtschaft befreit sein wird. Wir haben an dem Beispiel des Mannes mit 10.000 Mark Erwerb und 5.000 Mark Renteneinkommen ja gesehen, dass alle mittleren und kleinen Vermögen tatsächlich auf dem Umwege der direkten und indirekten Steuern des Hauszinses und so weiter jeglichen Nutzeffektes beraubt werden. Ich kann Ihnen nicht oft genug wiederholen, der Leitzins der kleinen und mittleren Vermögen ist ein Schwindel, ein Selbstbetrug, ein sich drehen im Kreis. Aber teuflisch genug hat das Großleihkapital den Glauben an die Heiligkeit und Unverletzlichkeit des Zinses durch die von ihm ergebene Presse in aller Welt verbreitet und verkündet. Es lässt jedermann an dem schönen, betäubenden Zinsgenuss scheinbar teilnehmen, um das schlechte Gewissen einzuschläfern, das mit trägem, arbeitslosen Zinsgenuss unfehlbar verbunden sein müsste, um Kampfesgenossen zu werben, wenn es sich um die Verteidigung dieses höchsten Gutes des Mammonismus handelt. Der Beamte, der Staatsmann wird sagen, der Staat kann sich nicht von der einmal eingegangenen Verpflichtungen seinen Gläubigern gegenüber lossagen. Was heißt Verpflichtungen? Ist es vielleicht moralischer, Verpflichtungen einzugehen, von denen der Staat in vornherein wissen muss, dass er diese Verpflichtungen nur dann erfüllen kann, wenn er den Gläubigern genau in der gleichen Höhe durch Steuern auf direkten und indirekten Wege den Zins wieder abnimmt? Wo bleibt da die Moral? Oder ist es nicht vielleicht ehrlicher einzugestehen, die Zinsen kann ich nur zahlen, wenn ich ebenso viele Steuern eintreibe, ich habe aber damals während des Krieges unbedingt Geld haben müssen und darum habe ich den Schwindel mit der Kriegsanleihe gemacht. Verzeiht halt, liebes Volk, es war ja schließlich für dich. Und jetzt wollen wir kein Verstecken mehr spielen. Ich, der Staat, bezahle keine Zinsen und du, der Steuerzahler, brauchst für die Zinsen keine Steuern zu zahlen. Das vereinfacht wesentlich unsere Geschäfte. Wir ersparen den ungeheuren Steuerapparat und ebenso den außerordentlichen Zinsdienstapparat. Nicht wahr? Abgemacht? Und Sie, Herr Scheidemann, setzen ein für alle Mal nicht an jeder Plakatsäule Ihren Namen als Staatssekretär der alten kompromittierenden Regierung unter die albernen Erklärungen bezüglich der Sicherheit und Unantastbarkeit der Kriegsanleihe. Sie kompromittieren sich nur selbst. Den Nutzen von dem ganzen Schwindel hat doch nur einzig und allein das Großleihkapital. Der Finanzpolitiker und Bankfachmann wird die Brechung der Zinsknechtschaft, der Kriegsanleihen und Staatsschulden als unmöglich erklären, weil dies gleichbedeutend mit dem Staatsbankrott sei. Sie verzeihen, Staatsbankrott sind wir ja nach Ihren Reden ohne dies oder müssen es werden. Eine öffentliche Staatsbankrotterklärung wäre aber die größte Dummheit, die wir machen könnten. Sie würde zu der tatsächlichen Unfähigkeit der jetzigen Machthaber auch noch die geschichtliche Bestätigung dieser Unfähigkeit vorzeitig bringen. Wozu denn Bankrott erklären, wenn ich aus der rechten Hosentasche in die linke meine 3 Mark gesteckt habe, dann muss ich doch deshalb nicht den Bankrott der rechten Hosentasche erklären. Anders war es doch nicht mit der Kriegsanleihe. Das Reich holt aus den Taschen des Volkes die ersten wirklich vorhandenen Milliarden. Dann flossen die Gelder wieder zurück, dann kam die neue Anleihe und wieder strömte das Geld zurück, abermals kam die Pumpe und saugte die Milliarden und wieder ebbten sie zurück, bis glücklich, nachdem das Spiel 9-mal wiederholt war und der Staat 100 Milliarden Schulden gemacht hatte. Dafür hatte das Volk 100 Milliarden schön gedrucktes Papier in Händen. Zuerst bildete es sich ein, es sei so und so viel reicher geworden. Dann kam der Staat und sagte, es ist entsetzlich. Ich habe 100 Milliarden Schulden und stehe vor dem Bankrott. Ja, warum denn? Das ist doch nur eine Selbsttäuschung. Ich selbst kann noch nie bankrott werden, wenn ich mein Geld auch noch so oft von der einen Tasche in die andere stecke. Also über den Staatsbankrott im Hinblick auf unsere internen Kriegsanleiheschulden können wir uns ganz beruhigen. Deshalb brauchen wir wirklich keinen Staatsbankrott anzusagen und die Riesenarbeit mit den dummen Zinsen und den großen, aber noch dümmeren Steuern können wir uns wirklich sparen. Machen wir uns doch endlich frei davon, die Geschäfte des Großleihkapitals zu besorgen. Nur das Großleihkapital hat Nutzen von diesen Anleihezinsen-Steuerschwindel. Denn ihm bleibt ein schöner Batzen Geld über und diesen Überschuss zahlt das arbeitende Volk in Gestalt von indirekten Steuern. Der kleine und mittlere Kapitalist aber dreht sich einfach damit im Kreis herum. Der Weltwirtschaftspolitiker sagt, die Brechung der Zinsknechtschaft ist nicht möglich, bei uns in Deutschland allein durchzuführen. Das muss international gemacht werden, sonst verlieren wir allen Kredit, das Kapital fließt ab und wir müssen dem Ausland gegenüber doch unseren Zinsverpflichtungen nachkommen. Ich gestehe, dass ich mir über diese Frage selbst am längsten unklar war. Sie ist die schwierigste Frage, weil sie uns in Wechselbeziehung zur übrigen Welt bringt. Indes die Sache hat zwei Seiten. Einmal ist der Gedanke der Brechung der Zinsknechtschaft der Kampfruf aller schaffenden Völker gegen die internationale Zinsknechtschaft des Geldes und zum anderen ist er das Radikalmittel für unsere interne Finanzmisere. Es ist aber eigentlich kein Grund, von einem Heilmittel keinen Gebrauch zu machen, nur weil es der ebenso kranke Nachbar nicht gleichzeitig anwendet. Es wäre doch die aufgelegte Dummheit, wenn wir in Deutschland uns weiter in dem verrückten Kreise drehen und Steuern und Zinsen zahlen, wenn wir klar erkannt haben, dass diese scherzhafte Tätigkeit nur ausschließlich zugunsten der Großkapitalisten ist. Also gehen wir voran mit unserem befreienden Beispiel, befreien wir uns von der Zinsknechtschaft des Geldes und wir werden in Bälde sehen, dass die Kraft dieses sieghaft befreienden Gedankens die Völker der Welt veranlassen wird, uns zu folgen. Ich bin sogar davon überzeugt, dass unser Anfang, wenn dieser Anfang nicht durch die deutschen Mammonisten unterdrückt wird, mit unwiderstehlicher Notwendigkeit die anderen Völker mitreißen wird. Der Spartakist sagt, der ganze Gedanke kommt nur auf eine Schonung des Kapitals hinaus. Es bleibt dann doch, wie es war, der Arme hat nichts und die Reichen bleiben. Tja, mein Freund, es ist überhaupt sehr schwer, sich mit dir auseinanderzusetzen, wenn du wirklich in innerster Seele Kommunist bist, also wirklich haben willst, dass alles allen gehören solle. Wenn du dabei sogar die wirklichen Gedanken der großen Bolschewistenführer in Russland, besonders Lenins, kennst und für richtig hältst. Also die von Lenin als die nächsten Aufgaben der Sowjetrepublik bezeichnete allgemeine Rechnungslegung und Kontrolle der gesamten Produktion und Verteilung für Menschen möglich hältst. Wenn du dir aber darüber ganz klar bist, dass diese Aufgabe, wenn überhaupt, so doch nur im entsetzlichsten Zwangsstaat durchführbar ist und du bleibst dann immer noch im innersten Herzen überzeugter Kommunist oder Spartakist und so weiter, dann wollen wir nicht weiter miteinander streiten, dann verstehen wir uns eben nicht, wir reden eine fremde Sprache. Und die Zukunft wird darüber entscheiden, ob der Zwangsjackenstaat, der im letzten Falle aus dem bolschewistischen Chaos hervorgehen kann, oder der von mir erhoffte neue Staat mit einer von der Zinsknechtschaft befreiten Volkswirtschaft. Wenn du aber auf dem Grunde deiner kommunistischen Seele, wenn du ehrlich bist, noch Gedanken, noch Sehnsucht findest nach Weib und Kind, nach einer Menschenseele, die dir näher steht als ein Eskimo oder Zulu-Kaffer, wenn du bei der vom Sowjetleiter befohlenen Fabrikarbeit daran denkst, dass es doch schön wäre, ein eigenes kleines Häuschen zu besitzen, ein Stückchen eigenes Gartenland, wenn es dir im tiefsten Grunde deiner Seele doch keine rechte Befriedigung geben will, dass du wie ein Hund auf der Straße berechtigt sein sollst, jede gerade in den Weg laufende Hündin, will sagen Weib, zu gebrauchen. Wenn du nur daran denkst, dir etwas von deinem Lohn zu ersparen, das dir dann allein gehören soll, dann bist du schon kein Kommunist mehr. Dann hast du schon im Herzen mit deinem so laut verkündeten Schlagwort »Alles gehört allen« gebrochen. Dann willst du eben nicht, dass alles allen gehöre. Du willst, dass eben doch das, was du dir wünschtest, Frau, Kind, Haus, Hof, Ersparnisse, ob du es schon hast oder erst zu bekommen hoffst, dann auch dir allein gehören soll. Du siehst, mein Freund, wenn du nur ganz im Inneren daran zweifelst, dass es dir nicht ganz gleichgültig wäre, wenn der Nächstbeste käme und dir einfach dein Erspartes im Namen von allem wegnähme, dir ein anderes Kind brächte, das deinige mitnähme, weil alle Kinder allen gehörten, dann, mein Freund, reden wir schon nicht mehr ganz aneinander vorbei. Dann darf ich dich wohl bitten, dir einmal den Gedanken vorzulegen, ob nicht doch die kommunistische Botschaft, dass allen alles gehören soll, das Ende jeder Kultur bedeuten muss, dass das Fehlen jeglichen Eigentumbegriffes mit zwingender Logik den Menschen auf die Stufe des Tieres hinunterdrücken muss. Wenn alles allen gehört, wenn im besten Falle einer Kontrolle und Rechnungslegung der gesamten öffentlichen Produktion und Verteilung im Sinne Lenins erzwingbar wäre, dann kommt dabei im besten Falle ein Ameisenstaat heraus. Dann können wir aber auch auf die Sprache verzichten, unsere Seele, unsere Gedanken preisgeben, stumm und instinktiv können wir unsere Zwangsarbeit verrichten, das Ende des Menschen ist da. Doch nun genug, Freund Spartacus, lass dir diese grundlegenden Überlegungen recht genau durch Kopf und Herz gehen. Eine genauere Antwort auf deine Frage wird sich dann bei der Unterhaltung mit den anderen Parteien ergeben. Und nun, ihr Genossen der beiden sozialistischen Richtungen, Gemäßigte und Unabhängige. Ich kann mir nicht denken, dass von eurer Seite ernstlicher Widerspruch oder Einwände gegen die Brechung der Zinsknechtschaft erfolgt, und doch muss ich mich grundsätzlich mit euch auseinandersetzen, mit der ganzen sozialistischen Gedankenwelt, von Marx angefangen bis auf die derzeitigen Führer Ebert, Scheidemann, Kautsky und so fort. Erstens, der sozialistische Wille, Hebung der Arbeiterklasse, ist eine unbedingt sieghafte Idee. Soweit sind wir einig. Zweitens, die zur Erreichung dieses großen Zieles beschrittenen Wege sind fast durchaus falsch, weil sie drittens auf der falschen Voraussetzung aufgebaut sind. Viertens, die sozialistische Staatsidee führt konsequenterweise zum Kommunismus, also zum Niedergang. Fünftens, weil aber die Sozialdemokratie ein anderes Ziel hat, eine Hebung der Arbeiterklasse, überhaupt des gesamten arbeitenden Volkes, so steht sie jetzt vor einem furchtbaren inneren Zwiespalt, weil die logischen Konsequenzen aus dem Marxismus geradezu zum Gegenteil dessen führen, was das praktische Ziel der Arbeiterbewegung ist. Sechstens, aus dieser inneren Zerrissenheit ergibt sich die öffentliche Unsicherheit in der Führung der Regierung. Siebentens, gegen Spartacus und den bolschewistischen Kommunismus muss wegen des großen praktischen Zieles der Hebung der Arbeiterklasse ein scharfer Strich gezogen werden und deren Methoden mit aller Macht bekämpft werden. Aber die gewerkschaftlich organisierte Sozialdemokratie fühlt sich heute gegenüber diesen radikalen Gruppen schwach, weil sie marxistische Denkweise als Erziehungsgrundsatz angenommen hat und weil logischerweise alle marxistischen Gedankengänge zum Kommunismus führen. Und der Beweis? Punkt 2 sagt, dass die von der Sozialdemokratie beschrittenen Wege fast durchweg falsch sind. Die ganz allgemein betriebene Verhetzung hat zu einer tiefen Spaltung der Bevölkerung innerhalb der eigenen Nation geführt, die immer wiederholten Beschimpfungen gegen die Arbeitgeber aller Art, ja jedes bürgerlichen Berufes überhaupt als Ausbeuter und Blutsauger an dem angeblich allein arbeitenden Handarbeiter, hat zu einer ungerechtfertigten Verbitterung und auch zur Überhebung der Arbeiterschaft geführt, die heute folgerichtig ihren Ausdruck findet in der Forderung nach der Diktatur des Proletariats, nach dem Kommunistischen Manifest. die wesentlichste Forderung des Erfurter Programms, die Überführung der Produktionsmittel aus dem Privatbesitz in den Besitz und Betrieb der Gemeinschaft, hat sich heute verdichtet in dem Schrei nach Sozialisierung. Dass die Vollsozialisierung unseren wirtschaftlichen Untergang, den völligen Staatsbankrott bedeutet, ist jedem ehrlichen Politiker vollkommen klar. Aber man getraut sich nicht, dies dem Volke offen und frei einzugestehen. Nicht Vergesellschaftung, sondern Entgesellschaftung müsste jetzt die Losung sein. So versucht man durch fantastische Steuerprojekte die offensichtlichen Fehlschläge jeder Sozialisierung auszugleichen und auf diesem Wege zum zweiten Male die Expropriateure zu expropriieren. Das alles heißt nichts anderes, als die gesamte Volkswirtschaft dem restlosen Untergang preiszugeben. Statt einer Erhöhung ist gerade das Gegenteil eingetreten. Von einer Verdoppelung der Produktion, wie sie die ganze sozialistische Literatur für die Zeit nach der Revolution versprach, kann überhaupt keine Rede sein. Das Schlimmste aber wäre, wenn die derzeitige sozialistische Regierung an die Aufnahme großer Auslandsanleihen dächte. Damit wäre nicht nur unser wirtschaftlicher Niedergang besiegelt, wir würden auch noch ganz restlos in die Zinsknechtschaft der Entente uns begeben, von der es kein Zurück mehr gäbe. Der Grundfehler, der Grundirrtum, auf dem diese ganz irrige Kette von Schlüssen, Forderungen, Versprechungen ans Volk aufgebaut ist, ist die ganze falsche Einstellung gegenüber dem Industrie- und Leihkapital. Das kommunistische Manifest, das Erfurter Programm, Marx, Engels, Lasalle, Kautsky haben den tiefgehenden Unterschied zwischen Industriekapital und Leihkapital nicht erkannt. In diesem Punkt muss die ganze Sozialdemokratie umlernen. Dieser Grundirrtum muss klar erkannt und freimütig ohne Halbheit zugegeben werden. Dann aber muss man auch rücksichtslos die einzig möglichen Schlussfolgerungen ziehen. Diese aber bedeuten radikale Abkehr von dem sinnlosen, weil ganz falschen Wüten gegen die Industrie, gegen die Arbeitgeberschaft. Arbeiter und Arbeitgeber gehören zusammen. Sie haben das gleiche Ziel, die Arbeit, die Produktion. Denn ohne Produktion, ohne Arbeit, kein Leben, keine Kultur, kein Vorwärts, kein Aufwärts. Die selbstverständlichen, weil unter Menschen, eben weil sie Menschen sind, unvermeidlichen Gegensätze sind viel weniger wichtig als das gemeinsame große Interesse von Arbeitgeber und Arbeitnehmer. Diese Gegensätze können und konnten im Wege des Tarifvertrages und der Betriebsorganisation zur beiderseitigen Befriedigung gelöst werden. Doch diese im Rahmen unserer Betrachtung der ganz großen politischen Kraftlinien nebensächlichen Fragen wollen wir nicht weiter verfolgen und nur nochmals feststellen, dass das Interesse der gesamten Arbeiterschaft ganz genau gleichgerichtet ist mit unserer nationalen Industrie, mit unserer nationalen Volkswirtschaft. Wer anderes lehrt und die Gegensätze zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer als wichtiger in den Vordergrund stellt, der versündigt sich in unverantwortlicher Weise gerade an den Arbeitern, denn er legt damit die Axt an die Wurzeln des Baumes, der die Arbeiterschaft nährt und trägt. Das aber hat die Sozialdemokratie getan und damit hat sie ewige Schuld gegenüber der deutschen Arbeiterschaft auf sich geladen. Damit hat sie namenloses Elend über unser Volk gebracht, weil sie alle ihre Versprechungen nicht halten kann, weil sie uns den Frieden der Verständigung nicht bringen kann, weil sie uns keine Arbeit schaffen kann, weil sie doch wieder eine bewaffnete Macht aufrichten muss, weil sie ohne das Beamtentum nicht auskommen kann, weil sie die Arbeitspflicht verlangen muss, weil vom allgemeinen gleichen und direkten Wahlrecht für Männer und Frauen über 20 Jahre kein Mensch leben kann, weil ohne die staatlich garantierte Sicherheit von Person und Eigentum chaotische Zustände eintreten müssen, weil ohne Ein- und Unterordnung des Einzelnen in die Gesellschaft kein staatliches Leben möglich ist. Und so geht eine tiefe, verzweiflungsvolle Welle der Enttäuschung durch das ganze Volk. Wenn sich die Einzelnen auch noch so lange nicht darüber klar sind, so lügen sich sogar Minister, Abgeordnete und Volksbeauftragte gegenseitig lustig weiter vor, Man müsse die Errungenschaften der Revolution schützen vor der Reaktion. Beides Begriffe, über die kein ehrlicher Staatsmann dem Volke klar sagen könnte, was er darunter überhaupt meint. Die negativen Betätigungen der Revolution, die Absetzung einer Reihe von überlebten Dynastien, die Absetzung der Offiziere, Abschaffung des Adels, Auflösung des Heeres, kurzum der große Abbruch, ist doch keine Errungenschaft. Und Reaktion? Das weggefegte morsche Gottesgnadentum hat nirgends im ganzen Volke genügend moralischen Rückhalt, um zu irgendeiner kraftvollen Aktion zu kommen. Das Bürgertum ist, soweit es sich um den wirklichen Bourgeois handelt, viel zu feig, viel zu moralisch versumpft, um sich aufzuraffen gegen die klassenbewusste Arbeiterschaft. Also vor einer dynastischen oder bürgerlichen Reaktion braucht der herrschenden Klasse der Arbeiterschaft nicht bange zu sein. Aber die tiefe Enttäuschung des Volkes über die sogenannten Errungenschaften der Revolution, das heißt über das Fehlen jeder wirklichen Besserung der Lage des Volkes, das ist die große Gefahr. Diese Enttäuschung führt zum Abströmen größer Massen immer weiter nach links, wo das bisher an Versprechungen Dagewesene weit über- bzw. unterboten wird. Schließlich kann man nicht mehr als alles allen versprechen. Und das ist reiner Wahnsinn. Aber jeder Gedanke, jede Erscheinung, jede Tätigkeit, überspannt und übertrieben bis zum Äußersten, wird schließlich Wahnsinn und schlägt dann in sein Gegenteil um. So geht es auch mit dem kommunistischen Gedanken, dass alles allen gehören soll, denn dieser endet und mündet schließlich darin, dass alle nichts haben. Hunger, Verzweiflung, Elend, Krankheit und Not sind in Russland eingekehrt. Die Menschen haben den letzten Rest von Lebensmut und Lebensfreude verloren. Ich wiederhole, der ungeheure Grundirrtum in der sozialistischen Gedankenwelt ist letzten Endes auf die Verkennung des tiefen Wesensunterschiedes zwischen dem Industriekapital und dem Leihkapital zurückzuführen. Das zinsfressende Leihkapital ist die Geißel der Menschheit. Das ewige Mühe und endlose Wachstum des Großleihkapitals führt zur Ausbeutung der Völker, nicht das schaffende, gütererzeugende industrielle Betriebskapital. Ich kann hier nicht an der Untersuchung der Frage vorbeigehen, warum dieser Wesensunterschied nicht erkannt worden ist. Ob er wirklich nicht erkannt worden ist, oder ob er vielleicht gar zugunsten des Großleihkapitals verschleiert worden ist, ob die Führer und Rufer im Streit gegen den Kapitalismus, ob die Verfasser des kommunistischen Manifestes, des Erfurter Programmes, die jetzigen Führer immer mit der nötigen Gewissenhaftigkeit vorgegangen sind. Es ist das Schwerste und Ärgste, wenn man die unbedingte Ehrlichkeit und Überzeugungsstrenge eines anderen in Zweifel zieht. Es fällt einem dies umso schwerer, je sorgsamer man selbst den Erscheinungen des Lebens gegenüber nach den Gründen und Zusammenhängen forscht. Ich will daher auch gar keine Antwort auf diese Frage selbst geben, sondern nur auf große dunkle Zusammenhänge hinweisen, indem ich mich auf einen Ausspruch Disraelis, des großen englischen Premierminister Lord Beaconsfield, beziehe. Dieser schreibt in seinem Roman Endymion: Niemand darf das Rassenprinzip, die Rassenfrage, gleichgültig behandeln. Sie ist der Schlüssel zur Weltgeschichte. Und nur deshalb ist die Geschichte häufig so sehr konfus, weil sie von Leuten geschrieben worden ist, die die Rassenfrage nicht kannten und ebenso wenig die dazugehörenden Momente. Der Bürger. Der Bürger, dem Ruhe als des Bürgers Pflicht gilt, ist sicher, wie immer bei jedem neuen Gedanken, bei jeder neuen revolutionären Forderung, entsetzt. Es bedeutet für ihn Unruhe, denn vielleicht müsste er gar dabei etwas denken. Jede Änderung ist ihm verhasst, sei Röwelahom, und wehe dem, der ihm an seinen Geldbeutel will. Nun will man ihm gar seine Zinsen nehmen, seinen Hauszins, seine Pfandbriefzinsen, seine Hypothekenzinsen, kurzum das, was seine Ruhe, sein Behagen und sein Glück ist. So müssen wir denn immerhin untersuchen, was die Angehörigen der Leihkapitalbesitzenden Klassen zu sagen haben werden. Sie bilden, abgesehen von den eigentlichen Bourgeois. Bourgeois ist ein Menschentypus, mit dem gar nichts mehr anzufangen ist. Der Bourgeois ist ein Ast am Baume der Menschheit, der je eher, desto besser abgehauen wird. Es sind dies die satten, selbstgefälligen Spießer mit ihrem jämmerlichen Horizont, die keiner Begeisterung fähig im ewigen Einerlei ihrer Tage hinbringenden Menschen mit Kaffee, Morgenzeitung, Frühschoppen, Mittagsblatt, Mittagsessen, Nachmittagsschlaf, Coupon abschneiden, Abendschoppen, Stammtisch, wenn es hochkommt, Kino. Verständnislos für alles, was die Welt bewegt, was die Jugend ersehnt, was dem Volk, dem Staat, der Gesellschaft Not tut, unbekümmert um Krieg und Sieg, versumpft und vertrottelt, arrogant und unterwürfig zugleich, aber eine so breite Klasse, dass unmöglich an ihr vorübergegangen werden kann. Also, durch die Brechung der Zinsknechtschaft wird der Sparsinn vernichtet, der Mensch endet im Armenhause. Dass die Brechung der Zinsknechtschaft ganz allgemein seinen Einfluss auf den Sparsinn habe, muss entschieden verneint werden. Sparsinn hat ebenso wenig wie zum Beispiel Verschwendung mit geltenden wirtschaftlichen Anschauungen etwas zu tun. Sparsinn und Verschwendungssucht sind menschliche Eigenschaften, die entweder vorhanden sind oder fehlen, ganz gleich, ob ein Zeitalter den Zinsgedanken predigt oder den Zins verpönt. In den Zeiten des Überganges kann wohl eine Erhöhung der Verminderung des Sparsinnes hervorgehoben werden. Ich neige aber im gegebenen Fall vielmehr zu der Anschauung, dass ein vernünftiger, wirtschaftlich veranlagter Mensch sich Folgendes sagen wird: Ich kann in Zukunft nicht mehr damit rechnen, dass ich nur von meinen Zinsen leben kann. Leben will ich aber in späteren Jahren und auch meinen Kindern noch etwas hinterlassen, also muss ich jetzt mehr sparen. Diese Wirkung muss meines Erachtens die Brechung der Zinsknechtschaft auf die Mehrzahl der Menschen ausüben, denn sonst sind sie ja für das Alter auf öffentliche Unterstützung angewiesen. Ich muss auch an dieser Stelle noch einmal nachdrücklichst betonen, dass bei der derzeitigen Belastung des Besitzes durch direkte Steuern und jeglicher Lebenshaltung durch indirekte Steuern von den schönen Zinsen nichts übrig bleibt. Außer wenn, und das ist ja das Ungerechte und zu Bekämpfende, das gesamte Einkommen nur aus ewiger Kapitalrente fließt, also ein Sinken des Sparsinns ist wohl nicht zu befürchten. Ist denn das hassenswerte Großkapital wirklich so ganz unfruchtbar? Hat es nicht auch die Mittel geschaffen zu großartigen Fortschritten, die größere Früchte für die Menschheit tragen, als der Zins des Leihkapitals ausmacht? Nein! Die Fragestellung beweist nur, dass mammonistische Phrasologie unseren klaren Blick getrübt hat. Das Großkapital hat nicht die Mittel geschaffen zu großartigen Fortschritten, sondern das Großkapital ist aus Arbeit gewachsen. Jedes Kapital ist aufgespeicherte Arbeit. Das Großkapital ist an sich unproduktiv, weil eben Geld an sich eine durchaus unfruchtbare Sache ist. Aus Geist, Arbeit und vorhandenen oder bereits erarbeiteten Rohstoffen oder Bodenschätzen sind Werte geschaffen, Güter erzeugt worden, durch Arbeit und nur durch Arbeit. Denn wenn man auf den fettesten Acker, in das reichste Kohlenbergwerk noch so viel Geld hineinschüttet, deshalb trägt der Acker noch kein Korn, speit das Bergwerk noch von selbst keine Kohlen aus. Das wollen wir doch endlich einmal festhalten. Wenn die Menschen das Geld erfunden haben, so ist das sehr sinnvoll und verständig. Denn in jeder komplizierten Wirtschaft bedarf man dieser allgemein anerkannten Anweisung auf geleistete Arbeit. Aber dass diesen Geldreichen eine Kraft innewohnen soll, ewig aus sich selbst ins Ungeheure zu wachsen, und das tut das Geld, wenn es Zins tragen kann. Das ist, wogegen sich unser Innerstes auflehnt. Das ist, was das Geld weit hinaushebt über alle anderen irdischen Erscheinungen. Das ist, was das Geld zum Götzen macht. Und alles das ist doch nur der ungeheuerste Selbstbetrug der Menschheit. Nichts, gar nichts vermag das Geld aus sich selbst. Tisch, Schrank, Kleid, Haus, Werkzeug, kurzum, alles um uns hat doch irgendeinen Wert. Den ältesten Tisch kann man schließlich noch einheizen und sich daran wärmen.